die Perle Tirols, das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl, umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn, ja, das ist Kufstein am grünen Inn. So sein bei einem Madel und einem Jaselbein, bei einem Madel und einem Jaselbein. Thank you. Rheinwärts, wir ziehen die Berge, sie leuchten so rot. Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brüder auf Leben und Tod. Lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen, Bergkameraden, sich treu, ja treu. Lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen, Bergkameraden, sich treu. Oh, Salzachtal so herrlich aufgebaut. Ich lieb diese Stadt über alles. Seit meiner Kindheit ist sie mir schon vertraut. In ihr wurde Mozart geboren. Thank you.

Kapelle hin zum Waldwirtshaus. Dort probiert sie fleißig das Trompeten-Echo aus. Die Musik spielt schlauerweise nur das halbe Stück, denn die andere Hälfte kommt durchs Echo ja zurück. Auch das Bombardo spart sich manchen Ton. Alles lacht und singt, wenn das Echo klingt. In unserem Eisenbahn, ja, die hat mir's angetan. Die alte Gleisen blüht der Löwenzahn, unterm Bahndamm wohnt die Maus. Und der Lokführer zündet seine Pfeife an, und der Heizer, der schaut aus dem Kohlenwagen raus. Plötzlich hält der Zug auf der Strecke an, weil eine Kuh auf den Gleisen steht. Niemand regt sich auf, jeder pfeift darauf. Komm ich heut nicht, komm ich morgen, sowas macht mir keine Sorgen, wenn's nur immer mit der Ruhe weitergeht. Die alte Dampf-Eisenbahn, Dampf-Eisenbahn, Dampf-Eisenbahn, die alte Dampf. Eisenbahn, ja, die hat mir's angetan. Ra, ra, ra, ra, ta, ta, ra, ta, ta, ra, ta, ta, ta. Blumen pflücken während der Fahrt erlaubt. Ra, ta, ta, ta, ra, ra, ra, ra, ta, ta, ra, ta, ta, ra, ta, ta, ta, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Auf die Viele Könige fühlten sich dort wohl. Selbst Kaiser Franz kam so gerne nach Tirol. In diese Stadt, da gehst du gerne hin, ins schöne Innsbruck, dort am grünen Inn. Tirolerin, so klingt es im grünen Tal des Inn, im schönen Alpenland. Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu. Garten und lächelt nur von Ferne. Ich wüsste nur zu gerne, wie andere es machen. Verborgen als Veilchen leb ich in ihrer Nähe. Doch wenn ich sie sehe, wart ich noch ein Weilchen. Aber heute bestimmt gehe ich zu ihr. Gründe hab ich ja genug dafür. Ich kriege einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch nein, ist mir's egal. Denn ich wart nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auch ich bin dir treu. Zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auch ich bin dir treu. Zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Thank you. So viele Leute kommen her in unser Heimatland, über die Berge, übers Meer. Unsere Musik, die macht es bekannt. Kommt einer unerwartet bei uns eine Sensation, dem sagen wir, mein Lieber, das ist eine Illusion. So was gibt es nicht in Oberhelden, denn unser Land ist viel zu klein. Dafür kann es auch in Oberhelden so gemütlich sein. Und sagt mal einer, liebe Leute, ihr lebt ja hinterm Mond, dem sagen wir, so bleibt man heut und mancherlei verschont. Kommt einer zu uns her und sucht mit unseren Leuten Streit, dem sagen wir, Herr Nachbar, Sie, wir kennen keinen Neid. So was gibt es nicht in Oberhelden, denn unser Land ist viel zu klein. Dafür kann es auch in Oberhelden so gemütlich sein. Doch wem das gerade alles passt, den laden wir gern ein. Der ist am Abend unser Gast, bei Musik, bei Slieb, Witz und Fein. Ist dann die Stimmung groß und jeder ist des anderen Freund, dann ist der Gast kein Fremder mehr und singt mit uns verein. Ja, das gibt es nur in Oberhelden, ist unser Land auch etwas klein. Darum kann es auch in Oberhelden so gemütlich sein. Ja, das gibt es nur in Oberhelden, ist unser Land auch etwas klein. Darum kann es auch in Oberhelden so gemütlich sein. Yes! Wir kommen von den Bergen, wir kommen vom Alpenland. Alliere mich an Jungler und Mabel bei der Hand. Wir steigen hoch hinauf, hinauf zu Schnee und Eis. Ja, mit dem Rucksack auf dem Buckel am Hirntal das Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Buckel am Hirntal das Edelweiß. Hold your, hold your, hold your, hold your, di di di ra la la. Hold your, hold your, hold your, am Hirntal das Edelweiß. Grau die Lederhosen und weiße Strümpf dazu. Bis dort bei uns im Lande wohl gar jeder Bur. Kein Berg ist uns so hoch, kein Fels ist uns so steil. Ja, mit dem Rucksack auf dem Buckel am Hirntal das Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Buckel am Hirntal das Edelweiß. Hold your, hold your, hold your, hold your, hold your, di di di la la la. Hold your, hold your, hold your, hold your, am Hirntal das Edelweiß. Felsengrunde erglüht im Abendrot. Bringt mir als letzten Preis das schönste Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Buckel am Hirntal das Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf dem Buckel am Hirntal das Edelweiß. Hold your, wo die Alpen rosen. Musik.